In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Wir schreiben den 27. Oktober 2020. Es ist 10.52 Uhr und ich gucke noch mal hier in der Laube nach der Hecke. Denn die habe ich schon mal halbseitig beschnitten. Und ich habe immer die Leiter. Also ich habe eine Leiter gekauft für die Garten, für die Laube, für die Datsche, die Dütscher. Und wir haben auch zu Hause Bedarf an Leiter. Aber da haben wir keine Leiter. Wie war, wo war, weil. Man braucht ja nicht dauernd eine Leiter. Aber grundsätzlich braucht man zum Bleistift zu Hause eine Leiter, weil wir dort hohe Decken haben und ich so die Angst schiebe, wenn da mal hier Feuermelder anfängt zu piepen, weil die Batterie ausgeht. dann steht man da und sagt von wegen, sollen wir jetzt irgendwie so den Tisch quer durch die Wohnung nachts um drei schieben oder wie ist das so und keine Ahnung was und ja, das ist, weiß auch nicht, wozu die Feuermelder dann tatsächlich immer so dienen, ob da will ich jemand da Leben gerettet werden mit oder ob das eigentlich so ein Ding ist, was nicht viel kann oder ob man das nicht irgendwann mal anders hätte regeln können, außer durch Batteriebetrieb, aber wer weiß das schon. Sehe im Grunde, dass ich hier bei der Hecke, die ich jetzt nur noch von innen eigentlich ein bisschen beackern muss. Ja, das meiste eigentlich von, mit so zwei Böcken und der Steinplatte, die ich hier so habe, beackern könnte. Und da hinten ist auch, ja. Das soll dann wahrscheinlich für den Winter genug sein. Ansonsten haben wir hier immer noch irgendwelche Vögel wahrscheinlich, die richtig fette Raststücke hier rausreißen. Aber auch nur aus den Teilen, wo jetzt nicht frisch gemähter Rasen ist. Also das kann man toll finden oder merkwürdig. Ansonsten ist das auch ein ziemlich hügeliger Rasen, muss ich einräumen und mal gucken, also ich stehe gerade auf dem neu gesäten Rasen, da, ob ich da irgendwie so mal ein bisschen im Frühjahr ein bisschen Sand drüber kippe oder mit einer Walze drüber, die ich bislang nicht habe. Ja, so eine Laube zu haben ist immer noch super, weil man kann befreit hier spazieren gehen. Während man sich heimisch fühlt, weil man hat das ja selber gemietet hier. Ansonsten ist hier auch keiner. Man kann hier Podcasts machen, ohne dass jemand komisch guckt, weil hier ist ja einfach auch keiner. Gerade ist zwar... Ja, die Frage, also wir sehen einem zweiten Lockdown entgegen. Das klingt immer so ein bisschen... schwarzseherisch, aber irgendwie sowas wird es wahrscheinlich so geben, weil die Zahlen, die Fallzahlen steigen momentan noch. Aber es ist was anderes als im Frühjahr, weil im Frühjahr relativ spontan, relativ schnell die Leute halt auch irgendwie alle zu Hause waren. Ich weiß nicht, ob das so das Ding war, was grundsätzlich etwas anderes gewesen ist. Wir gehen jetzt in den Herbst rein und da ist man geneigt, eher zu Hause zu sein. Wenn es natürlich regnet und komisches Wetter ist, macht man das natürlich auch irgendwie so eher. Auch mit der kurzen habe ich manchmal wenig Böcke, überhaupt nach draußen zu gehen. Sie ist natürlich da dankbar und macht dann irgendwie so auch mit. Und heute hatten wir zum Beispiel hier schönes Wetter und da hatte ich ziemlich viel draußen gespielt. Und fand das irgendwie so lustig. Und Spielplatz auch immer. Und kann natürlich nicht sagen, dass das irgendwie so bei schlechtem Wetter weniger wäre, aber bei richtig nassem Wetter ist man manchmal auch lieber zu Hause. Ja, und ansonsten ist hier in der kleinen Gartensiedlung heute Morgen, der eine Gartenwand, dessen Name ich nicht kenne, aber dem ich schon gequatscht habe, also der fast immer noch hier ist, der war natürlich da. Und ansonsten ein Herrchen mit Hund, bei denen ich nicht wusste, ob die dazugehören. Und ansonsten nichts, wobei, wenn die Leute natürlich arbeiten, ist das eine gewisse Erklärung. Aber ja, ich weiß nicht, wenn man kein Kind hätte, ob ich dann intensiver zu Hause bleiben würde. Es ist schon ganz nett, hier so spazieren zu können und innen drin. Also wir haben ja so ein Häuschen und so eine kleine Heizung haben wir dafür auch. Und das ist, müssen wir mal gucken, wie die Strompreise dann einschlagen bei uns. Oder ich könnte mal gucken, wie viel Strom der eigentlich so zieht. Aber ist ja auch gerade das einzige Stromgerät, was wir eigentlich da so anhaben. Außer für 5 Minuten mal die Kaffeemaschine gerade. Also wenn man die einstellt, hat man relativ schnell hier eine so warme Butze, dass man die Jacke ausziehen kann und sich wirklich wohlfühlt da drin. Bei aktuell eben waren es, wir haben zwei Thermometer, eines das im Freien hängt und eins unter Dach, aber selbst im Winter habe ich irgendwie nicht den Eindruck, dass das so einen krassen Unterschied geben kann. Also ich glaube, die sind auch ein bisschen fälschlich. Das draußen zeigt gerade 10 Grad an und damit sind wir 2 Grad wärmer als eben. Und das drinnere, das zeigt 12 Grad, 12,5 Grad. Vielleicht ist das eine auch die gefühlte Temperatur und das andere die realistische. Also wenn das, was draußen ist, hat jetzt keine Sonneneinstrahlung, deswegen weiß ich, will ich nicht. Also natürlich ist es ein bisschen heller, aber das wäre jetzt in meiner Analyse auch irgendwie so der einzige Unterschied, den ich da gerade irgendwo sehe. Ja, was ist sonst noch passiert? Eine Bekannte, die Krebs hat, ist der Krankheit erlegen. Das war unschön, die Beerdigung ist am Wochenende, hat mich ein bisschen daran erinnert, dass ich tatsächlich mal geunkt habe Anfang des Jahres, dass gerade nicht so viele Einschläge wären, und gerade dieses Jahr war da voll mit. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie so abergläubisch wäre und sonst irgendwie was mir dabei denke, aber das ist so ein bisschen das, was die Zeit hier wirklich schwer gemacht hat, dass einige Leute hier von einem gegangen sind. Weit weniger irgendwie so, als zu sagen, ich muss jetzt mal zu Hause bleiben, weil da draußen ist eine ansteckende Krankheit. Natürlich schwer, das irgendwie so gegeneinander aufzurechnen, aber eigentlich sind da beides Arten von Trauer und Traurigkeit. Das müsste eigentlich schon verhandelbar sein, sozusagen. Also wenn man, aber das macht das Ganze natürlich, da macht es den Unterschied aus, wenn man bei dem einen nur dafür sorgen muss, dass man ein bisschen nach draußen kommt und seinen Alltag ein bisschen anders strukturiert, ist das bei dem anderen halt nicht so einfach. Ja, ansonsten haben wir gerade, wir sind gerade wir haben die Herbstferien rum, und in den Herbstferien sind keine Kindergruppen, und die Kindergruppen sind sowieso mit weniger Leuten. Und mit weniger Gesinge, was die Kleine ja eigentlich total toll findet. Ja, musste mal kurz der Kleinen helfen. Die hatte ein kleines Problemchen. Die spielt hier immer sehr gerne mit dem Wasser und trinkt leider das Wasser auch immer noch ziemlich gerne. Und ich habe das Wasser noch nicht abgestellt, weil ich denke, das ist ja erst problematisch, wenn die Leitungen hier einfrieren können. Und gerade haben wir noch 10, 12 Grad drüber, ist das, glaube ich, noch nicht so gegeben. Während halt einige, die halt im Winter hier sowieso nicht sein werden, auch kein Wasser brauchen. Ich weiß gar nicht, im Januar hatte ich, glaube ich, hier trotzdem immer das Wasser an. Also abgedreht, wenn ich gegangen bin, Leitung auf und so, aber ansonsten war das Wasser ja auch immer an. Da weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, welche Leitung hier einfrieren können, ob auch die Leitung von, ja, zum Haus hin, ob die auch schon frei sein muss, das weiß ich alles nicht. Muss also ein bisschen die Temperatur im Auge behalten. Und hangel mich gerade wieder von Thema zu Thema, wobei ich gerade nicht weiß, ob ich noch viel zu erzählen habe. Der Nachbar hat sich wieder monatelang hier nicht sehen lassen. Mich wundert immer, wie akkurat, also was heißt akkurat, dass der Rasen bei den Leuten, die jetzt monatelang nicht Rasen gemäht haben, dass da der Rasen nicht sonderlich hoch ist. Das wundert mich immer total, wobei da ist auch sehr viel Moos da drin. Ich weiß nicht, ob der Rasen schneller, deutlicher wächst, wenn man den dauernd mäht. Aber ich bin hier immer noch einmal die Woche dran und mähe hier Rasen. Wobei ich ja auch mulche, so das Fachwort, das heißt, den Kram hier liegen lasse. Sodass das hier eigentlich so ein bisschen verrotten soll. Dazu darf der nicht zu hoch stehen. Und ja, wenn ich das Wort mulchen verwende, klingt das irgendwie meines Erachtens immer so, als hätte ich eine Ahnung davon. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so verrottet, weil man hat da teilweise eine gewisse Schicht von kleinen Grashalmen. Und ob das wirklich hier einen Düngeeffekt hat, das weiß ich nicht so ganz genau. Ja. Also wie gesagt, ich habe über die Gruppen noch erzählt, das ist alles ein bisschen zurückgefahren. Und das sind halt bei uns noch so die gesellschaftlichen Treffen, wo ich jetzt immer noch nicht sagen würde, das ist jetzt so, also für mich persönlich jetzt eine unheimliche Bereicherung, dass ich mal andere Leute wieder treffe. Dazu als Ausgleich reicht mir momentan mein Podcast, meine Blogs, dass ich da was reinschreiben kann, also sich mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen, die das Gehirn ein bisschen anstrengen. Gerade gucke ich auch Serien. Kind schreit wieder. Ja, ich behelfe mich gerade also für die gute Laune halt mit Serien, die ich immer gern finde, was ich seit 20 Jahren auf dem Schirm hatte, dass ich zum Beispiel die Serie Verrückt nach dir, Mad About You, lustig fand und immer dachte von wegen, das musst du eigentlich gucken, wenn du da richtig scheiß Laune hast, dann hast du hier zumindest mal eine Serie, dann hat man wieder gute Laune. Und das Merkwürdige ist, dass das wirklich stimmt. Das ist eine Serie, die wirklich immer noch sehr unterhaltsam, sehr schnell ist, das Gehirn auf Trab bringt. Man entdeckt auch noch so Dinge, ne? Also wir hatten, gerade habe ich eine Folge gesehen, wo das Pärchen ein bisschen Beziehungsstreit hat nach einem Wochenende bei den Eltern, das gar nicht näher beschrieben wird, aber auf der Rückfahrt hat dann der weibliche Part Paul und Jamie hat dann ein Buch, was damals auch aktuell gewesen ist, von Carrie Fisher in der Hand, wo es halt auch irgendwie so um Beziehungsproblematiken geht. Ich habe es jetzt nicht so gelesen und sowas, aber es ist wohl bewusst gewählt und passt da auch wohl unheimlich rein. Also es ist schon sehr interessant, wie man so Kleinigkeiten dann in so einer Serie noch entdecken kann und sagt von wegen, da ist ja jetzt noch, da hat sich jemand noch Gedanken gemacht, da ist irgendwie noch was zu entdecken. Und das ist jetzt nicht so eine Comedy, die sich freut, irgendwie so zwei Witze hintereinander platzieren zu können, die irgendwie belachbar sind. Ja, und ansonsten habe ich noch Chuck noch mal ich habe einen DVD-Player von meinen Eltern mitgebracht. Wir hatten jahrelang keinen DVD-Player. Der letzte ist irgendwann mal kaputt gegangen. Und von Chuck lag irgendwann mal die erste, zweite Staffel im Bücherschrank. Da habe ich sie mitgenommen. Obwohl ich sie eigentlich auch auf CD hatte, aber blöd. So, also jetzt habe ich sie auch als DVD. und habe das so ein bisschen laufen lassen und war, also nebenbei, während man noch ein bisschen am Rechner dödelt, und fand das eigentlich also sehr interessant, dass das einem viel mehr gibt als irgendwie das herkömmliche Fernsehprogramm mit irgendwelchen Serien oder Krams oder sowas. Also Fernsehen ist bei mir sowieso, wenn dann überhaupt, nur so noch wie Radio früher, so eine Berieselung im Hintergrund, so abends. Ansonsten gucke ich jetzt nicht mehr bewusst irgendwie speziell irgendein Format, außer vielleicht Schläferz. Und wie gesagt, da war halt diese Comedy, die ich eigentlich schon gesehen habe. Chuck, so eine Agenten-Comedy, erstaunlich interessant, dass man ja, das noch so ein bisschen verfolgt hat und das ein bisschen mitdenken musste. Während ansonsten ja wenig läuft, also nichts läuft, was einem wirklich zum Nachdenken brächte. Also ich sage mal so in der Primetime. Es gibt natürlich irgendwelche speziellen Formate, irgendwie nachts um 1 Uhr und 23 Uhr, und da bin ich überall raus. Also ich gucke jetzt die guten Sachen garantiert nicht, wenn sie erst um 11 Uhr anfangen, weil das ist jetzt überhaupt nicht mein Lebensrhythmus zu sagen, von wegen heute um 11 kommt ein guter Film, dann gucke ich dann bis viel vor 12 oder viel vor 1 oder so. Das finde ich jetzt, also ich meine, wir haben ja einen Nachwuchs und da ist man drauf gepolt, dass man relativ früh wieder aufsteht. Aber auch sonst wäre das, glaube ich, nicht unbedingt mein Anliegen, dann irgendwie so später aufstehen zu müssen sozusagen, weil man noch lange einen Film geguckt hat. Ja, die Königin hier ist Walnussschale, wie auch immer die in den Garten kommt. Irgendwie Viecher. Irgendein Vogel oder sowas. Ja. Königin guckt inzwischen wieder Monk. Da weiß ich auch noch nicht. Also ich meine, das ist auch ganz nett. Da weiß ich nicht, ob man sozusagen das als Krimi wieder wertschätzen kann, wenn man es ein paar Jahre nicht geguckt hat. Könnte auch sein. Und ja, neue Serien gehen bei mir gerade gar nicht, gucke ich nicht, ich höre wenig davon, und wenn ich auch Podcasts höre, in denen solche, warum ist der Blumenkasten denn hier komisch verschoben, das ist ja alles hochgradig merkwürdig hier. Also wenn ich auch Podcasts höre, in denen Filme und Serien besprochen werden, das reißt mich überhaupt nicht mit in der Hinsicht, dass ich dann irgendwie sowas gucken würde wollen. Das ist bei Literatur noch gegeben, dann denke ich mir, versuchst du das, also genau wie halt in dieser Serie, wo ein Buch drin vorkam, da war gleich das Interesse meinerseits zu sagen, gucke ich mal, ob ich das Buch kriege. Aber jetzt gucke ich mal, dass ich eine Serie kriege oder so. Das ist bei mir so gar nicht mehr gegeben. Ja. Das sind die Befinklichkeiten. War da nicht irgendwie so ein Schimpfwort? Mit Fink? Schmutzfink? Nein. Irgendwie gab es da doch. War es nicht von der Lippe, der irgendwie so mit Fink schimpft? Ich weiß es gerade nicht. So, das ist jetzt auch ein ziemlich zerfahrener Podcast geworden, aber ist auch einer der Revival-Podcasts sozusagen. Man versucht wieder ein bisschen reinzukommen. Das habe ich ja beim letzten schon nicht so richtig so geschafft. Ich wunderte mich, dass ich da eine Zeit lang wirklich sehr intensiv und regelmäßig podcasten konnte. Dadurch verbessert sich ja normalerweise auch das eigene Reden und Sprechen. Und das wäre ja eigentlich, hier ist noch eine Walnussschale, mein Anliegen, dass man damit sich selbst ein bisschen schulen kann und natürlich auch sich selbst einen Gefallen tut, indem man sich ein bisschen den Kram von der Seele redet. wozu diese Podcasts auch eigentlich immer ganz gut sind. So, und in diesem Sinne schließe ich für heute. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.